Dieu. Oh yeah. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Wenn ich battle im Fessnis, krasse Texte, die treffen dich. Und ich schreibe immer weiter, bis die Messe zum Endlich ist. Unempfänglich ist dieser Gangster-Shit. Du traust diesen Augen, fragt sich, was du für die Menge bist, aha. Was ist die Kernaussage? Stress mich nicht mit so einem Scheiß und bleib mir fern, du kleine Maden. Ist im Pferd, das in mein Kragen, wird es Stern für den Laden. Hip, ob es keine Note, muss als Erster hier verstanden. Mach als Erster hier den Haken, du bist schnell im Wald vergraben. Ja, das ist das echte Leben, bist kein Held in deinen Taten. Oh shit. Ich gebe wieder ein Fake. Sowas darf der gar nicht sagen. Ja man, ihr habt es geblickt, Dach und Yo. Ey, ihr wisst es aus TV, aus dem Internet und Radio. Oder einfach schau dich schlau. Aha. Und du machst grad Abitur. Doch das ist mir scheißegal, von mir aus gib ihn dir ruhig Spur. Sag mir, was ist dieses Leben? Sag mir, was ist die Gesellschaft? Sag mir, was ist Politik? Sag mir, wer hat hier die Weltmacht? Sag mir, was bedeutet Tod? Sag mir, was ist denn die Liebe? Sag mir, was bedeutet Schmerz? Sag mir, was bedeuten Ziele? Sag mir, was ist dieses Leben? Sag mir, was ist die Gesellschaft? Sag mir, was ist Politik? Sag mir, wer hat hier die Weltmacht? Sag mir, was bedeutet Tod? Sag mir, was ist denn die Liebe? Sag mir, was bedeutet Schmerz? Sag mir, was bedeuten Ziele? Es geht los und ich hab eine Crew mit im Gepäck. Das sind Smoppelbock und der Smooth, wir sind fett. Und ich schreibe unheimliche Zeilen. Du weißt es, dein Text bleibt nur schlecht, weil du nix dafür leistest. Toi. Und ich bitte die Wörter, drücke den Mörser, verändere damit dein Leben und werde Sekunden später zum Mörder, ha? Und auf halb wie ein Lambo ziehen wir an euch vorbei. Wir sind der Fels in der Brandung, es entfällt deine Handlung. Wir entstellen dein Stabung und du bleibst einfach nur weit, weil du nix hältst von der Brandung. Oh mein Gott. Du hast alle hier enttäuscht, ich muss keinem was beweisen. Guck, wie es bei mir läuft. Es gibt Liebe für die Crew, für die Fam und den Rap. Hip-Hop ist keine Note, zieh die Schlampe aus dem Dreck. Ha. Das ist mein Statement an die Szene. LBO ist jetzt hier und du spürst Druck auf deiner Kehle. Sag mir, was ist dieses Leben? Sag mir, was ist die Gesellschaft? Sag mir, was ist Politik? Sag mir, wer hat hier die Weltmacht? Sag mir, was bedeutet Tod? Sag mir, was ist denn die Liebe? Sag mir, was bedeutet Schmerz? Sag mir, was bedeuten Ziele? Sag mir, was ist dieses Leben? Sag mir, was ist die Gesellschaft? Sag mir, was ist Politik? Sag mir, wer hat hier die Weltmacht? Sag mir, was bedeutet Tod? Sag mir, was ist denn die Liebe? Sag mir, was bedeutet Schmerz? Sag mir, was bedeuten Ziele? Sag mir, was ist